Wenn es dann wirklich mit offenen Grenzen und jeder kann dort arbeiten, wo er will, und ich sehe jetzt, dass die Republikaner wirklich als erstes mal der Ausländer wieder raus haben wollen, oder als Deutsche für sich und diesen jetzt, das sind eigentlich Tendenzen, die meiner Meinung nach gar nicht ins Konzept passen. Zu eng. Aber. Ja, ich habe das vorhin versucht schon anzudeuten, dieses Problem. Ich will mich jetzt zu den westeuropäischen Sachen nicht äußern. Das sollte vielleicht Herr Eppler dann tun. Aber ich glaube, was in Westeuropa passiert ist, und das ist ja eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass dort also das westeuropäische Haus als Realität schon vorhanden ist, wie er sagt. Es ist zum Beispiel eine deutsch-französische Aussöhnung passiert. Also man kann sich nicht mehr vorstellen, dass Frankreich von Deutschen in irgendeiner Weise nochmal als Erbfeind angesehen wird. Es gibt ein Netz von Kulturinstitutionen, von unabhängigen Einrichtungen, die also die Menschen zusammenbringen, die gegenseitigen Sprachen werden gelernt, viele Familien sind miteinander verflochten und Ähnliches. Es gibt auch kein grobes wirtschaftliches oder Währungsgefälle und dieses alles ist in Osteuropa nicht passiert. Es ist also sozusagen nach dem Krieg eine Vielzahl von Völkern, die Freundschaft untereinander von oben verordnet worden. Und heute, wo dieses auseinanderbricht, sehen wir, dass das alles nur der stalinistische Eisschrank war. Und jetzt, wo das auftaut, fängt es also mächtig an zu stinken. Und hier sehe ich also dieses, eigentlich für uns das Hauptproblem, oder eins der Hauptprobleme, eines der Dinge, die sich in Europa ändern müssen, wenn man überhaupt zu sowas wie einer Hausordnung kommen will. Es muss sich auch zwischen den Völkern auf der Ebene der zivilen Gesellschaften etwas ändern, nicht nur auf der Ebene der Staaten. Ich will gerne noch zu dem etwas sagen, was ich akustisch nicht ganz sicher richtig bekomme. Wenn ich also etwas sage, was nicht stimmt, dann müssen Sie dazwischen rufen, weil das ist ganz schlecht akustisch hier angekommen. Aber ich wollte etwas zu den Völkern sagen, was in der Bundesrepublik ja schon in den 50er Jahren anfing, das war das, was Mehlhorn sagte, die Aussöhnung mit den Franzosen. Und ich wohne so nahe an Frankreich, wenn ich 15 Kilometer, na 20 Kilometer im Auto fahre, kann ich nach Straßburg runtergucken. Und unsere Kinder oder Enkel, für die ist das eigentlich fast schon keine Grenze mehr. Das ist halt, ja, und die Alemannen im Elsass, in der Schweiz und in Südbaden machen gemeinsame Bürgerinitiativen und unterhalten sich dabei auf Alemannisch. Ich will damit nur sagen, wie weit das alles schon ist. Aber der zweite wichtige Nachbar, unmittelbare Nachbar, ist ja für uns, sind die Polen. Und da hat das bei uns erst in den 70er Jahren in der Bundesrepublik angefangen. Und heute findet man doch bei uns jedenfalls sehr viel weniger Vorurteile gegenüber den Polen als früher. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da der unmittelbare Nachbar DDR noch ein bisschen einen Nachholbedarf. Das heißt, es muss eigentlich gegen den Polen etwas, und zwar von allen Deutschen, etwas geschehen, was dem entspricht, was mit Frankreich passiert. Aber jetzt wollte ich noch was zu den, ich glaube, Sie haben die Republikaner angesprochen, ist das richtig? Ja. Dann ist das sicherlich kein krummes Blatt der Bundesrepublik, dass wir jetzt 7% Republikaner bei den Wahlen gehabt haben, in Bayern das Doppelte, im Norden relativ wenig. Ich will jetzt nicht darüber reden, was da alles dabei herauskommt, das ist aber jedenfalls sehr betrüblich. Ich wollte nur zu überlegen geben, wie viele es wohl in der DDR wären, wenn sie sich offen artikulieren könnten. Und ich will das jetzt wiederum nicht als billige Retourkutsche meinen, sondern bei uns ist es ja so, erstaunlicherweise jetzt neuerdings, der größere Teil der republikanischen Wähler sind Männer über 60. Das heißt, Männer, die den Krieg als Soldat mitgemacht haben, das sind die Männer über 60. Und die irgendwie das Gefühl haben, dass das, was sie so im Krieg an Opfern und an Leistung nach ihrer Vorstellung erbracht haben, nicht in dieser Gesellschaft sozusagen nicht anerkannt wird. Und die nun sozusagen ihre Ressentiments und manches, was aus dieser Zeit als Bodensatz auf ihrer Seele übrig geblieben ist, nun auf diese Weise ausleben. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier eine gemeinsame Aufgabe hätten, solche Dinge aufzuarbeiten, ehe sie sich biologisch erledigen. Ich würde gerne mal überleiten noch zu einem nächsten. Ja, aber mir wäre es recht, wir könnten noch ein kleines Stück absolvieren. Wir haben dann sowieso vor, das Mikro in Gang zu stellen. Ja. Lass ihn nochmal einfach reden und wir werden das schon verstehen. Dass ich da völlig beistimme bei der Feststellung, wie viel würde es hier geben, wenn es bei uns erlaubt wäre. Bloß das sind ja auch Prinzipien, wo ich der Meinung bin, die dann auch in die Hausordnung mit hineingehören, inwieweit sowas in einem Staat erlaubt ist. Also, wenn ich so direkt angesprochen bin. Natürlich darf es in einem europäischen Haus keine narzisstischen oder faschistischen Ecken geben. Aber die Schwierigkeit ist ja bei den Republikanern, dass es ganze Städte gibt von 30.000, 50.000 Einwohnern, wo keiner weiß, wer die Republikaner sind. Das heißt also, es ist nicht so, dass da ein Haufen Leute in der Öffentlichkeit auftreten und ihre Thesen vertreten, sondern das sind ganz wenige, aber die Wähler sind viele. Und wobei ich den Eindruck habe, dass eben unter den Wählern sehr viele Leute sind, die natürlich auch protestieren wollen, alle möglichen Formen von Protest abreagieren wollen auf diese Weise. Ich bin zum Beispiel nicht bereit zu sagen, dass alle von den 7% Republikaner nun Nazis wären. Sicherlich eine gewaltige Übertreibung. Das heißt, ich bin der Meinung, dass auch in einem europäischen Haus die Auseinandersetzung mit alledem besser, frei und öffentlich stattfindet. Sie ist nämlich wirksam, auf Dauer. Ich würde gerne nochmal überleiten, nochmal von dem Bild ausgehen. Also das Haus hat ja, wir waren jetzt schon so ein bisschen drin, aber auch auf die, ich möchte die Rolle der Wohnung da so in der Mitte, da im ersten Stock, die also durch eine Trennwand geteilt ist, nochmal zu sprechen kommen. Was hat also diese getrennt lebende Familie da im ersten Stock, was hat die in dem Haus, hat die eine Funktion? Also ich sehe da, dass eben zum Beispiel die Kinder da in dem einen Teil der Wohnung also ständig am Schlüsselloch hängen und gucken, was da auf der anderen Seite los ist. Und was macht das also für das ganze Haus? Hat das eine Bedeutung dafür? Und was könnte die Familie da für eine Rolle spielen? Ich würde das gerne erstmal so rumgeben, Wäre schon ganz gut, wenn Sie mal so ein paar Sachen sagen und ihr doch vielleicht noch mal was dazu sagt. Ich fühle mich jetzt direkt angesprochen. Ich will mal mit einer Frage antworten. Haben wir in der DDR eine nationale Identität? Also das ist, wenn ich mich, ich müsste jetzt, also wir müssten da mal abstimmen oder so, das können wir vielleicht nicht gut machen. Aber meine Frage ist im Grunde rhetorisch gemeint gewesen. Wir können ja dann auch noch im Plenum das mal diskutieren. Aber ich glaube auch nicht, dass wir eine solche Identität haben. Und darin liegt, glaube ich, das Problem, also dieses Hauses da, dieser Wohnung da, von der du sprachst, in der Mitte. Da mit der Trennwand dazwischen. Und wir müssten auch wirklich mal darüber sprechen, wie mit dieser Trennwand umzugehen ist oder ob man da nicht mal also größere Löcher noch reinmachen kann oder vielleicht kann die überhaupt mal weg oder so. Also das scheint mir wirklich eine zentrale Frage, wenn es um dieses europäische Haus geht. Denn ich glaube, das ist ja nun ein Unikum. Ja, das ist wirklich in Europa nicht nochmal zu finden. Und ich will noch auf eins hinweisen, das Problem, das wir hier in der DDR haben, mit unserer Identität, ist ja zugleich das Problem der Veränderungen bei uns oder die Problematik, die sich hier stellt. Ich glaube, wenn wir bei uns eine Perestroika durchführen wollten, dann würde das sofort auf den Tisch kommen, diese Frage. Man wüsste gar nicht mehr so richtig, man stelle sich mal vor, eine Öffentlichkeit in dem Sinne, wie wir es in der Sowjetunion jetzt finden, man wüsste gar nicht mehr so richtig, wieso man eigentlich DDR-Bürger ist, sondern es würde sich sofort die Frage stellen, ja, dann können wir doch mit denen eigentlich auch zusammen. Warum denn eigentlich nicht? Also ich würde mal so fragen und denke, da müssten vielleicht auch mal Osteuropäer und müsste auch mal der Vertreter jetzt, den wir aus der anderen Hälfte der Wohnung sozusagen hier haben, müsste dazu mal was sagen. Das ist genau die Frage, die die Osteuropäer auch an uns stellen. Könnt ihr euch so etwas wie eine nicht-stalinistische Identität der DDR überhaupt vorstellen? Ist das etwas Denkbares? Oder ist es etwas Notwendiges? Ich will mal zumindest voraussetzen oder durchspielen, dass es möglich ist. Also nicht von vornherein diese Frage verneinen. Ich habe heute Nachmittag schon mal einen Satz zitiert von dem Adam Michnik, der sagt, nationale Identität offenbart sich zuerst in dem, wofür man sich in der eigenen Geschichte schämt. Also als Mindestforderung für so etwas wie eine Identität der DDR wäre dann die Aufarbeitung der Geschichte der DDR, wofür haben wir uns zu schämen. Das müsste als erstes angriffen werden. Auf eine kleine Schwierigkeit hinweisen. Wofür wir uns noch mehr zu schämen haben, ist wieder etwas, wofür wir uns gemeinsam dann schämen müssen. Das ist das Problem. Ne? Deswegen weichen wir wahrscheinlich dieser Frage auch aus. Ich würde jetzt einfach noch was ganz anderes ins Spiel bringen. Das wollte ich eigentlich erst später. Also unter den nichtstaatlichen Organisationen sind ja also auch Kirchen. Die werden ja auch, wenn der, also in der in den Vereinten Nationen. Ah, gut, ich bring's vielleicht dann, wenn Sie jetzt noch da was dazu weiß. Vielleicht besser, wir lassen die Kirchen noch für 5 Minuten in Ruhe. Denn da gibt es gelegentlich auch Dinge, für die man sich schämt. Also, übrigens, ich rede jetzt von meiner Kirche, nicht von eurer. Nein, ich bin überhaupt außerordentlich vorsichtig, wenn es darum geht, über Dinge zu reden, die letztlich in der DDR zu entscheiden sind und wo ich wirklich nur von außen eine Meinung äußern kann. Wenn ich die Frage vorhin richtig verstanden habe, dann war es doch die, kann man nicht in einem europäischen Haus auch das Recht statuieren, dass wer will, kann nach Haus zwei Wohnungen eine machen, nicht? So etwa. Und da muss ich nun etwas sagen, was viele von Ihnen vielleicht nicht so gerne akzeptieren, aber etwas, was wir im Westen in den letzten Jahren noch dicker aufs Butterbrot gestrichen bekommen haben, vielleicht als Sie hier, nämlich, dass die Wand, die diese beiden Staaten voneinander trennt, etwas zu tun hat mit der Statik des jetzigen europäischen Hauses, so wie es da ist. Das heißt, dass es kaum ein europäisches Volk gibt, das nicht ein Interesse an dieser Wand hätte. Wir haben da in den letzten Jahren, sogar in den letzten Monaten, ganz erstaunliche Dinge erlebt. Und zwar jetzt nicht von der Sowjetunion, die hat das gesagt, was sie immer gesagt hat. Das ist nicht unser Thema. Sondern wir haben da einiges gehört aus den USA, aus Italien, aus Frankreich, aus Großbritannien, aus kleineren Ländern. Das heißt, bei der Frage, ob es hier eine Wand geben soll oder nicht, werden alle Europäer mitreden wollen, von den Polen bis zu den Italienern und Franzosen, von den beiden Weltmächten ganz abgesehen. Die werden das ohnehin tun. Und es ist ja auch so, dass diese vier Mächte sich an diesem Punkt auch ihre Rechte vorbehalten haben, bis an diesem Punkt, bis zum heutigen Tag. Es ist sogar so, und ich sage das nicht gerne, dass die Möglichkeit besteht, dass wenn die Deutschen zu intensiv und nach Meinung etwa der Niederländer zu vorlaut über die Wand zwischen diesen beiden Wohnungen philosophieren, dass dann es viele Europäer gibt, die ihre Lust am europäischen Haus schon dadurch verlieren. Oder anders gesagt, es ist zwar richtig, dass in dem Maße, wie die beiden Teile Europas zusammenwachsen, auch die beiden Teile Deutschlands zusammenwachsen müssen. Das heißt, dass es da immer mehr Löcher geben muss. Aber es gibt auch ein Tempo, und ein Will, der dazu führt, dass Europa gar nicht zusammenwächst. Das heißt, wenn die Deutschen zu sehr nur über sich nachdenken, dann wird Europa überhaupt nicht zusammenkommen. Weil unsere Geschichte, ihre Geschichte und unsere Geschichte so ist, dass es eben die Mehrheit der Europäer ist, die Angst hat davor, dass es wieder so etwas wie eine gesamtdeutsche Großmacht gibt. Ich sage nur, dass die Mehrheit, und wie wir inzwischen gemerkt haben, auch eine ganz starke Strömung in beiden Supermächten, die eigentlich keinen Grund zur Angst hätten, aber weil sie groß genug sind, aber die, bei denen das auch bis nach Amerika hinein offensichtlich ein Albtraum ist. Und als Christen müssten wir das doch eigentlich verstehen. Nicht? Da ist es, wer sein Leben... Darf ich mal dazwischenfragen? Ich meine, die europäische Vision von Franz Josef Strauß ist ja auch noch nicht so lange her. Was wollen Sie damit sagen? Na, ich meine, er hat doch auch eine europäische Vision gehabt. Ja und, was wollen Sie damit sagen? Na, die sah doch ein bisschen anders eigentlich aus als die Gorbatschowsche, oder? Also ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe. Ich will jetzt nicht Strauß-Philologie betreiben. Nee, ich meine jetzt nur, das ist vielleicht von vielen immer noch auch im Hinterkopf, dass das ja, auch herauskommt. Aber ich glaube, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass der Strauß viel mehr gedacht hat, als seine Anhänger geglaubt haben. Ich hab früher immer, wenn alle Leute nur über Strauß geschimpft haben, gesagt, das ist ein Mann, der beherrscht alles außer sich selbst. Gut, der Mann ist tot und der darf jetzt ruhen. Aber das Thema, worum ich jetzt einfach um Verständnis werbe, auch für unsere eigene Position in der Sache, ist nicht, wie das Verhältnis zwischen Lettland und der Sowjetunion ist. Ja, oder wie das Verhältnis zwischen Serben und Albanern im Bundesstaat Serbien der Jugoslawischen Föderativen Republik ist. Oder wie das Verhältnis zwischen Flamen und Wallonen sich entwickelt in Westeuropa. Oder so. Das alles hat nichts mit der Statik des Europäischen Hauses zu tun. Das heißt, das sind Wände aus Gips, die da eventuell dazwischen sind oder dazwischen kommen können. Und das ändert die Statik des Europäischen Hauses. Aber die Frage, ob es zwei oder einen deutschen Staat gibt, das ist eine Frage nach der Stadt des Europäischen, also jedenfalls nach der Meinung der Mehrheit der Europäer. Und wir müssen, glaube ich, redlicherweise dieses und alles, was da an Befürchtungen für die Statik damit verbunden ist, zuerst einmal zur Kenntnis nehmen. Sonst wären wir nicht redlich. Wenn wir das dann zur Kenntnis genommen haben, dann beginnt die Frage, was ist zwischen den beiden Teilen Deutschlands möglich, ohne die Bereitschaft der Europäer, ein gemeinsames Haus zu bauen, dadurch zu blockieren, zu stören, zu hindern. Das ist die eigentliche, ja, wir sagen bei uns, 100.000-Dollar-Frage. Nicht? Und ich habe darauf auch noch keine Antwort, sondern die muss man im Prozess der Geschichte, in dem Miteinander umgehen, von Monat zu Monat sich neu stellen. Was ist da möglich? Es ist unendlich viel mehr möglich als heute. Und natürlich gehört zum europäischen, zur Hausordnung auch, dass jeder jeden jederzeit besuchen kann. Das gehört zur Hausordnung. Und für die Frauen, damit da nicht jetzt ein feministischer Einwand kommt, jede und so fort, jederzeit. Und wohl auch jeder, jede und jede und so fort. Also ich will damit sagen, da ist noch ganz viel Spielraum. Und ich glaube, das wird auf beiden Seiten so gesehen. Nur der Spielraum wird umso größer, je weniger wir den anderen denn die anderen in die Angst vor einem neuen gesamtdeutschen Nationalstaat hineinjagen. Wenn uns das gelingt, dann wird es weder ein deutsches noch ein europäisches Haus geben. So schlimm ist es. Ich möchte wieder als Pole auf das reagieren, was Herr Ebler jetzt gesagt hat. Ja, wir haben mit euch Deutschen und mit diesem von Preußen dominierten deutschen Nationalstaat überaus schlechte Erfahrungen in der Geschichte gemacht. Wir möchten nicht, dass so etwas nochmal wieder entsteht, dass wir dominiert und majorisiert werden von diesem übermächtigen Nachbarn im Westen. Auf der anderen Seite erkennen wir jedes, also auch das Streben der Deutschen nach nationaler Einheit an. Wir wissen aus der eigenen Geschichte, was es bedeutet hat, geteilt zu sein. Und außerdem macht uns seid ihr uns überhaupt nicht sympathischer, wenn ihr die Grenze durch diese Stadt, also durch Berlin, durch euer Land, die auch durch den Kontinent geht, letztlich widerstandslos hinnehmt. Diese Tatsache macht euch überhaupt nicht ansehnlicher. Und wenn ich dieses so höre, das ist jetzt kompiliert aus sehr, sehr vielen Gesprächen, wenn ich das so höre, dann ist halt die Quadratur des Kreises wirklich die, wie kann man die europäische, die deutsche, die Berliner Teilung überwinden, ohne dass ein mächtiger, vereinigter oder wiedervereinigter, souveräner deutscher Nationalstaat entsteht. Das halte ich auch für eine, also für erledigt, für nicht mehr geschichtsmöglich. Ich kann der Logik, das muss ich jetzt gestehen, also jetzt nicht der zuletzt gehörten, sondern der zuvor gehörten Logik kann ich nicht ganz folgen. Also diese Wand ist für die Statik des Gesamtgebäudes irgendwie notwendig, so habe ich das verstanden. Dann heißt das, ja, für das jetzige. Ja, das heißt aber, man muss doch, wenn man dieses Haus ein Haus nennen will, muss man doch dahin tendieren, diese Wand wegzukriegen eigentlich. Also für die derzeitige Teilung Europas ist diese Wand in der Tat notwendig. Das stimmt, aber das ist ja nichts anderes als nochmal das wiederholt, dass Europa eben geteilt ist und die Teilung aber ist doch eben zu überwinden. Also ich verstehe nicht ganz, wie man die Teilung überwinden will, wenn man diese Wand, die die Teilung geradezu symbolisiert und verkörpert, wenn man sie stehen lässt, und zwar möglichst lange. Also das ist mir nicht ganz einleuchtend. Also ich bin sehr froh, dass wir hier ganz an der Sache sind. Und Sie wollten gleich was sagen, bitte. Nein. Herr Richter hat mich dann doch nicht ganz richtig verstanden. Ich ihn vielleicht auch nicht. Aber mein Argument ist, dass es eine Mehrheit von Europäern gibt, die zwar die Teilung Europas aufheben wollen, aber nur dann, wenn daraus kein neuer deutscher Nationalstaat entsteht. So ist das. Es tut mir leid. Das ist so. Und das heißt nicht, dass diese Mauer immer so bleiben muss, wie sie ist. Es bedeutet nur, wer sie sozusagen ganz verschwinden lassen will und nicht nur eine Menge Löcher rein und Türen rein und Fenster rein machen will, wer sie ganz verschwinden lassen muss, muss die gesamte Statik eines neuen europäischen Hauses neu durchrechnen. Und er muss das Haus total umbauen. Und dies kann er wiederum nur im Konsens mit allen europäischen Nachbarn tun. Das ist die Schwierigkeit. Ich wollte vorhin etwas sagen. Diese eine Bemerkung wollte ich noch machen, weil das haben Sie mich, an der Stelle haben Sie mich vorhin auch unterbrochen und das möchte ich jetzt wirklich loshaben. So wie es irgendwo mal für Christen heißt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren und so fort. Je mehr wir Deutschen nur auf unsere Probleme starren und auf die Frage, wie wir wieder zusammenkommen, desto weniger werden wir zusammenkommen. Fürchte ich. Und je mehr wir fragen, was braucht Europa in Bezug auf Frieden, in Bezug auf Ökologie, was braucht die dritte Welt und was können die Deutschen hier wie dort miteinander tun, um ein neues europäisches Haus zu bauen, das dann sich nicht gegenüber den Hütten da im Süden des Dorfes abschottet, sondern dass da wirklich auch was tut. Das heißt, je mehr wir gemeinsam etwas tun, was für alle und das Überleben aller wichtig ist, desto mehr werden wir zusammenkommen. Und je weniger wir tun und je mehr wir uns auf unsere Dinge konzentrieren und starren und sagen, aber wir haben dieses Recht und wir haben jedes Recht und so fort, desto weniger werden wir das erreichen, was vielen von Ihnen vorschwebt. Ich weiß, das ist eine höchst komplizierte und für eine Agitation auch eine Wahlagitation in der Bundesrepublik nicht übermäßig populäre Sache, aber ich glaube, ich fühle mich verpflichtet, das hier einfach zu bedenken. Dann stelle ich Ihnen nur eine Rückfrage, Herr Eppler. Ist es nicht so, dass dieser deutsche Nationalstaat mit all den Gefahren für die Nachbarn heute gar nicht mehr entstehen kann? Weil, um auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, weil ja zumindest die größere und entscheidendere Hälfte bereits eingebunden ist, also in dieses westeuropäische Haus, das Sie als Realität bezeichnet haben, ohne Wenn und Aber. Und wenn es dann zu Binnenmarkt und all diesen politischen Einigungen kommt, dieser Prozess fortschreitet, was im Osten dann eher als Ausgrenzung aus Europa empfunden wird, wenn es zu diesem Prozess kommt, dann ist doch zumindest der größere deutsche Teil in eine gesamteuropäische oder halt westeuropäische Disziplin schon eingebunden. Und also ich kann mir eine nationalstaatliche Souveränität alten Stils zu Zeiten Bismarcks oder auch später überhaupt nicht mehr denken. Ich wollte auch noch mal eine Frage anschließen. Ich habe das jetzt schon besser verstanden, als ich sehe, dass die Konzentration auf dieses deutsche Problem unter Ausschluss jetzt der gesamten europäischen Problematik natürlich gefährlich wäre. Das gebe ich gern zu. Aber ich will es doch noch mal andersherum beleuchten und will mal die These hier wagen, ob nicht die Beseitigung dieser Wand geradezu das Kriterium wäre dafür, dass wirklich am europäischen Haus gebaut wird und nicht am westeuropäischen. Ich habe in Erinnerung, dass wir vorhin dieses Problem nur angeschnitten haben, nämlich das Verhältnis von West- und Osteuropa. Gebaut wird derzeit, das haben Sie selber betont, Herr Eppler, gebaut wird derzeit am westeuropäischen Haus. Osteuropa, wie sich dieses Problem Osteuropa lösen wird, das bleibt erstmal offen. Und das ist sogar ziemlich undeutlich, ob es da überhaupt eine Lösung gibt. Ich würde meinen, dass vielleicht Deutschland in irgendeiner Weise hier eine Brückenfunktion haben könnte, genau zwischen Ost- und Westeuropa und eben in gewisser Hinsicht die Garantie herstellen könnte dafür, dass wirklich das europäische Haus, das gesamteuropäische gebaut wird. Das wäre nochmal meine Frage, ob wir nicht in dieser Hinsicht Vorreiter sein könnten. Ich habe immer das Gefühl, dass diese Argumentation, dass man hier einen deutschen Nationalismus als Teufel an die Wand malt, das ist eine Argumentation, die kommt mir so ein bisschen, jetzt böse gesagt, irgendwie schlitzohrig vor. Wie gesagt, angesichts dessen, dass derzeit ja faktisch, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, der westeuropäische Markt ja hergestellt wird und Osteuropa sehen muss, wie es nur überhaupt noch weiterkommt. Ja, ich wollte nur darin zustimmen, dass man nicht unterbewerten sollte, dass man natürlich die Wand niederreißen kann, aber dass in der Zwischenzeit das Westen immer mehr die Grenze zumacht. Und das ist ein Prozess, was, glaube ich, nicht im Moment nicht sehr positiv aussieht, wie jemand es einmal bezeichnet hat. Das eiserne Vorhang wird weggenommen, inzwischen wird ein goldenes Vorhang wird niedergelassen im Westen. Und das ist etwas, das ist ein Problem des Westens, da kommen wir wieder auf die Republikaner, aber auch auf Leute, die überhaupt nicht die Republikaner anhaben, aber eine große Menge der Bevölkerung im Westen, der einfach große Angst hat für große Menge von Leuten, die in unsere Länder einreisen wollen. Ich würde gerne noch einen Gesichtspunkt reinbringen und dann müssen Sie halt durch Ihre Zwischenfragen und so ein Stück mitbestimmen, wohin es am Ende gehen soll. Ich würde gerne noch reinbringen, also wir sind hier jetzt zusammen bei dem Kirchentag und wir sitzen hier in der Kirche und wir reden über Europa. Was haben eigentlich Kirchen und Christen, haben die damit was am Hals? Also haben die damit was zu schaffen mit dem Europäischen Haus? Sind sie also bloß fürs Abendgebet oder bloß für den Haussegen zuständig? Oder haben sie noch eine andere Funktion in diesem Haus? Also mal zu fragen, zum Beispiel, wäre es vielleicht ihre Aufgabe, also mal dabei mitzuhelfen, zum Beispiel aufzuarbeiten, wofür wir uns zu schämen haben? Also, ich meine, das habe ich mir so gerade gemerkt. Oder also mit der Identität ein Stück weiterzukommen. Oder würde mich interessieren, also auch in der Runde, was Christenkirchen da überhaupt nicht für eine Funktion haben können. Und haben sie die? Mir das immer so zurechtgelegt, dass ich denke, wir haben eine solche Mittlerfunktion, dass wir darauf Kirche, dass da nicht eben Menschen draußen bleiben und unter die Räder kommen. Und so haben wir auch hier im größeren Konzert sozusagen der Völker darauf zu achten, dass das in Bezug auf Völker nicht geschieht. Könnte ich mir als eine ganz wichtige Funktion vorstellen. Ich würde auf diese Frage antworten, dass wir uns stärker wieder bewusst machen müssen, dass letztlich die gesamte europäische Kultur, auch die Werte, auch die Menschenrechte, die das Fundament des Europäischen Hauses, wenn es denn gebaut werden soll, bilden sollen, letztlich auf christlich-jüdischen Fundamenten ruht. Die ganze europäische Kultur hat dort ihre Wurzeln und ich könnte mir vorstellen, dass der Beitrag der Kirchen unter anderem darin bestehen könnte, dass in den jeweiligen Gesellschaften dieses neu bewusst gemacht wird und dass diese Werte von den Kirchen auch in die Gesellschaft wieder stärker getragen werden. Ich glaube, an dieser Stelle ist der Beitrag der Osteuropäer unverzichtbar. Es ist vielleicht aufgefallen, dass Gorbatschow, als er in die Bundesrepublik kam, einen russisch-orthodoxen Bischof mitgebracht hat. Und der ist ja auch dann an einigen Stellen öffentlich aufgetreten. Das hat es früher nie gegeben. Und ich interpretiere das nicht so, dass Gorbatschow Christ geworden ist, aber ich interpretiere es so, dass er durch das öffentliche Auftreten eines christlichen Metropoliten darstellen will, wir sind auch, was die christliche Tradition angeht, Europäer wie ihr auch. Und ganz offenkundig ist das für ihn ein Teil der europäischen Tradition, auf den er jetzt verweist. Und ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass die Kirchen in diesem Europa eine ganz wichtige Funktion haben, vorausgesetzt, dass sie nicht glauben, sie könnten eine alte Funktion wieder übernehmen. Das heißt also, wer europäisches Haus sagt, meint geistige und religiöse Vielfalt, oder er meint nicht das Europäische Haus. Das heißt, Europa wird überhaupt nur ein wirkliches Haus, wenn wir den anderen, der ganz anders ist, anders redet, anders denkt, anders handelt, anders ist, anders lebt, wenn wir den nicht nur dulden, sondern sogar wollen, dass andere anders sind. Das bedeutet eben für Christen, dass sie auch wollen, dass es andere gibt, die nicht Christen sind. Zum Beispiel, es gibt auch Mohammedaner, es gibt Marxisten, Leninisten, es gibt viele. Und Wir müssen die in Europa ja nicht nur dulden, sondern wollen. Und die Kombination dessen, könnte das sein, dass also Christen ein Stück dafür sorgen müssten, dass das weitergeht, was offenbar ja doch von dieser Mittelwohnung im Haus, so scheint mir, ausgegangen ist. Also dass man sich stärker bewusst wird und dass man stärker versucht, gemeinsame Instrumente zu schaffen, wie also der politische Streit eine bestimmte kulturelle Stufe erreichen kann. Ist das richtig? Oder wie sehen Sie das? Ist das sowohl, könnte das sowohl ein deutscher als auch ein christlicher Beitrag sein? Oder ist das überzogen? Also ich habe eben immer ganz große Angst, wenn die Vorstellung einer besonderen deutschen Mission in die Nähe des Denkens gerät. Ja, aber... Nein, nein. Wir haben auch keine Brückenfunktion für Europa, weil nämlich die anderen über diese Brücke nicht gehen wollen. So einfach ist das. Und von daher ist es wirklich die Frage, wie können wir Europa so vorantreiben, dieses Zusammenwachsen Europas, dass wir dann auch etwas davon haben als Deutsche. Aber das ist, so rum geht's. Andersrum, dass wir sagen, wir zuerst und dann werden wir dafür sorgen, dass da eine Brücke entsteht. Das wird nicht funktionieren, das sage ich Ihnen. Und zwar, weil ich eben in diesen ganzen Ländern herumkomme, die da mitentscheiden, in Frankreich, in England, Italien, in den Vereinigten Staaten. Die wollen das nicht. Die dulden das auch nicht. Und wir können doch dieses europäische Haus nur mit den Europäern bauen, nicht gegen sie. Ja, ich wollte jetzt bloß als Zwischenbemerkung sagen, es ist durchaus möglich, also jetzt irgendwo auch dazwischen zu fragen. Und ich denke, es liegt allerhand an Angeboten da, wo man sich jetzt noch einklinken kann, wenn es uns allen nicht zu viel wird. Und dann haben wir noch bis um 10 Zeit. Ich denke, ihr solltet jetzt mal noch selber ein Stück mitbestimmen, also an welcher Stelle es für euch gewichtig ist und da weitergemacht werden sollte. Ja. Sprechprobe, es funktioniert. Ich glaube, ich gehöre zu einer Minderheit hier im Hause. Und zwar denke ich Folgendes, wenn wir nicht in der Form sofort am gemeinsamen Haus Europa mitwirken können und man diese tragende Wand noch für erforderlich hält und meint, andere Europäer würden es nicht tolerieren, so müssen wir uns doch fragen, ob wir nicht auch als Bürger der DDR unter demokratischen Verhältnissen eine Effektivität schaffen, eine Lebensqualität, die uns dieselbe Lebensqualität schafft wie den westdeutschen Bürgern. Denn das ist das, was viele von uns reizt. Und ich glaube, ja, ich denke, ich bin in der Minderheit. Also wenn ich ausgepfiffen werde, macht mir das nichts aus, weil ja jeder seine eigene Meinung sagen muss. Und wir starren oft nur auf eine einzige Lösung. Die Wiedervereinigung muss uns alles bringen. Dadurch haben wir auch keine Konzeption in den Gruppen, wo marschieren wir hin, weil wir ein Ziel im Kopf haben, das wir nicht öffentlich äußern wollen und dürfen. Ich bin davon überzeugt, wenn hier Demokratie